I'm sorry, but we don't even have time enough to clap. My voice bass, both the organ and the voice. Oh, König, lass dich leiten, lass mich dich begleiten. König, lass dich leiten. Lass mich dich begleiten. Auf diesem weiten Strand ergreife meine Hand. Ich will dir alles geben. Da hast dich am Leben hält. Ein Hoffen und ein Streben, dein Blick bis in mein Seel. Ein Blick.